Den Fluch brechen. Die Kreuzzüge endeten vor vielen hundert Jahren und die meisten heutigen Christen finden es absolut unverständlich, dass ihre Vorfahren wegen so einer merkwürdigen Geschichte in den Krieg zogen. Sie schämen sich sogar dafür. Egal wie mächtig eine Geschichte ist und egal wie viele Leute daran glauben, irgendwann erkennen wir, dass sie bloß erfunden ist. Wir können noch so lange und noch so tief in den Träumen von Toten gefangen sein. Irgendwann finden wir den Weg raus. Geschichten sind eine Art Werkzeug. Sie können hilfreich sein. Aber wenn sich herausstellt, dass eine Geschichte mehr schadet als nützt, warum sollte man sie dann nicht verändern? Wann immer uns Leute also eine wichtige und komplizierte Geschichte auftischen, sollten wir uns eine Frage stellen. Muss irgendjemand wegen dieser Geschichte leiden? Und wenn wir feststellen, dass die Geschichte tatsächlich viel unnötiges Leid verursacht, dann sollten wir zu unserer menschlichen Supererzählkraft greifen und die Geschichte verändern. Oder sie durch eine neue ersetzen. Selbst Geschichten, an die die Menschen ewig lange glaubten, können innerhalb kürzester Zeit ganz anders erzählt werden. So hatten zum Beispiel die christlichen Priester, die die Jerusalem-Geschichte verbreiteten, noch eine andere Geschichte auf Lager. Eine Geschichte über die Liebe. Gott hat gesagt, dass die Liebe zwischen einem Jungen und einem Mädchen etwas Wunderbares ist. Aber wenn sich ein Junge in einen Jungen verliebt oder ein Mädchen heiraten will, dann wird Gott furchtbar zornig. Deshalb dürfen Jungs keine anderen Jungs daten und Mädchen keine anderen Mädchen. Das ist ekelhaft. Über Jahrhunderte haben die Leute diese Geschichte geglaubt. Ja, sie waren so besessen davon, dass sie vor Wut ausrasteten, wenn sie von der Homosexualität ihres Sohnes oder ihrer Tochter erfuhren. Manche Eltern haben ihre Kinder verprügelt, andere haben sie verstoßen. Einige haben sie sogar umgebracht, nur weil sie sich in die falsche Person verliebt haben. Es war, als hätte ein böser Zauberer sie alle mit einem mächtigen Fluch belegt. Wie sonst lässt sich erklären, dass Eltern ihre Kinder aus dem Haus jagen oder sogar töten? Lange sah es aus, als könnte dieser Fluch nie gebrochen werden. Doch dann haben sich ein paar mutige Menschen mit ihrer geballten Supererzählkraft gegen diesen Fluch gestellt und die alte Geschichte der Priester mal genauer unter die Lupe genommen. Wenn zwei Männer einander lieben oder zwei Frauen heiraten wollen, was kann daran falsch sein? Sie tun doch niemandem weh. Falls es einen Gott gibt, dann wird er die Menschen wegen Grausamkeit, Gewalt oder Hass bestrafen, aber doch nicht, weil sie sich mögen. Warum sollte ein guter Gott etwas Gutes wie die Liebe verurteilen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Nachdem die Menschen viele Jahrhunderte lang geglaubt hatten, es sei eine Sünde, homosexuell zu sein, brauchte es nur ein paar Jahrzehnte, um den Fluch zu brechen und die Haltung der Menschen dazu zu verändern. Aber eins ist klar: Einfach war es nicht, und es hat sehr viel Mut dazu gehört. Eine der Personen, die dafür gekämpft haben, den bösen Bann zu brechen, war ein amerikanischer Jugendlicher, Aaron Frick. Er ist in der kleinen Stadt Cumberland in Rhode Island aufgewachsen, wo Leute Homosexualität ekelhaft, unrein und teuflisch fanden. Deshalb konnte Aaron niemandem erzählen, dass er schwul war, nicht mal seinen Eltern und seiner Schwester. Er fürchtete, dass er für den Rest seines Lebens allein bleiben müsste. Doch eines Tages bekam er einen Mitschüler, der ebenfalls homosexuell war, Paul. Als die Schule ihren jährlichen Abschlussball veranstaltete, tat Aaron etwas extrem Mutiges. Er fragte Paul, ob er für den Abend sein Tanzpartner sein wollte. Einige Mitschüler fingen sofort an zu lästern und der Schuldirektor untersagte Aaron, mit Paul zum Ball zu gehen. Daraufhin zog Aaron vor Gericht und verklagte den Direktor. Und der Richter ordnete tatsächlich an, dass Aaron und Paul gemeinsam zum Ball gehen dürften. So wie jedes andere Paar auch. Das passierte 1980 und ging groß durch die Presse. Im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen wurde darüber berichtet und überall im Land redeten sich die Leute die Köpfe heiß. Wenn dagegen heutzutage zwei Männer in den USA eine Beziehung haben, schenkt kein Journalist ihnen mehr Beachtung. Weil es normal geworden ist, dank Aaron und Paul. Aber in manchen anderen Ländern, wie Iran oder Uganda, wird Homosexualität immer noch bestraft. In Russland und einigen anderen Ländern versucht die Regierung, Kinder daran zu hindern, Bücher zu lesen, in denen es um homosexuelle Menschen wie Aaron und Paul geht. Dort dürftest du dieses Buch also gar nicht in Händen halten. Doch die meisten Länder, in denen es Jungs früher verboten war, Jungs zu lieben und Mädchen nicht mit Mädchen ausgehen durften, haben diese Gesetze inzwischen abgeschafft. In vielen Ländern, von Schweden bis Südafrika, dürfen zwei Männer und zwei Frauen mittlerweile heiraten. Kopfschüttelnd blicken die Menschen heute auf Aarons und Pauls harten Kampf zurück. Sie wundern sich, dass dieser unsinnigen und gefährlichen Geschichte von der Liebe, die die Priester verbreitet haben, noch vor wenigen Jahrzehnten so viel Glauben geschenkt wurde.